hallo. Danke erstmal an euch für die Einladung und schön, dass so viele gekommen sind zum Vortrag über die Scheinriesen, wie die Zeit heute titelt, mit einem Artikel über die identitäre Bewegung. Gerade im letzten halben Jahr hat die identitäre Bewegung, die IB, auch gerade in der medialen, also in der Presse, eine hohe Resonanz erreicht. Mittlerweile haben die meisten, glaube ich, auch schon mal davon gehört. Und heute soll es ein bisschen darum gehen, einzuordnen, wer ist die identitäre Bewegung, wo kommen die her, wie verorten die sich selbst. Dann auch ein paar Hintergründe dazu, also welche Denktraditionen stehen da eigentlich dahinter und in welchem Feld der extremen Rechten bewegt sich die identitäre Bewegung. Vielleicht gleich vorab, extreme Rechte benutzen wir immer als Sammelbegriff für ein sehr breites Spektrum von der neonazistischen Rechten bis hin zu, naja, früher hieß es immer rechts der CDU, mittlerweile müsste man sagen irgendwie AfD, also ein sehr breites Spektrum als Sammelbegriff. Also welche Rolle spielt die IB dort, wo kann man sie da verorten? Genau, und im Anschluss können wir gern diskutieren, wie man vielleicht gut auf die IB reagieren kann, was da gute Umgangsstrategien sind etc. Aber bevor ich inhaltlich einsteige, wollte ich noch kurz was zum APABITS sagen, weil mit Sicherheit nicht alle das APABITS kennen. APABITS steht für Antifaschistisches Pressearchiv und Bildungszentrum in Berlin. Wir sind ein Verein, ein Archiv, der seit 25 Jahren alles, was die extreme Rechte publiziert, herausgibt, vom Aufkleber über Flugblätter bis hin zu Publikationen, Büchern, Zeitschriften sammelt, archiviert, um eben Menschen, die antifaschistisch sind, Leute, die journalistisch zu dem Thema arbeiten etc., also auch unterschiedliche Leute, ja, einen Zugang zu den Primärquellen zu ermöglichen, weil es uns wichtig ist, dass sich Leute eben auch mit den Primärquellen der extremen Rechten auseinandersetzen. Ja. Wir machen in Berlin neben Bildungsarbeit auch Dokumentationsarbeit, journalistische Arbeit zur extremen Rechten. Das heißt, wir schauen uns die Demonstrationen und Kundgebungen an in Berlin, dokumentieren die auch in Bild und Ton. Auch das steht Nutzerinnen des Archivs zur Verfügung. Und wenn ihr mal zu dem Thema auch Quellen sucht oder nähere Fragen habt, euch informieren wollt, dann kommt gerne vorbei. Also es ist ein öffentliches Facharchiv eben zum Thema und kann gerne genutzt werden. Vielleicht so viel ganz kurz zum APABITS und dann würde ich direkt einsteigen ins Thema. Und zwar in den ersten Block die Selbstdarstellung der identitären Bewegung. Vielleicht noch ganz kurz, doch noch eine Sache vorweg. Der Vortrag ist tatsächlich ein bisschen länger geworden, als ich es ursprünglich geplant hatte. Wenn ich das Gefühl habe, ihr ermüdet langsam, dann würde ich einfach ein bisschen abkürzen. Aber so ist es jetzt eine gute Stunde auf jeden Fall. Aber ich werde einfach mal gucken, wie ihr das so findet und dann spontan vielleicht auch reagieren. Genau, die identitäre Bewegung ist im Prinzip ein Import aus Frankreich. In Deutschland haben sie so im Herbst 2012 angefangen, aktiv zu werden. Das war relativ zeitgleich zu einer Aktion, die sie in Frankreich in Poitiers gemacht haben, die hier auf dem Foto zu sehen ist und die sie eben auch über Frankreich hinaus bekannt gemacht hat. Das war im Oktober 2012 die Besetzung einer im Bau befindlichen Moschee in Poitiers. Und hier also eine Besetzung von mehreren Dutzend Personen, von denen auch in Frankreich übrigens, das ist auch eine Parallele zu Deutschland, etliche früher auch im neonazistischen Spektrum aktiv gewesen sind. Und man sieht schon dort an dem Öffentlichkeitsbild, ganz wichtig ist der identitären Bewegung immer, also die Farbgebung, das Gelb, Weiß, Schwarz, das Lambda, ihr Symbol, und ja, also eben auch, dass klar erkennbar ist, wer dort Aktionen durchführt. Ja, 2012 danach Berlin gekommen, da werde ich noch was zu sagen, nach Berlin und auch nach Deutschland. Was ist denn dieser Parolenfundus der IB? Relativ bekannt, eine Kampagne, der große Austausch, ganz links. Das ist eine Kampagne, die in Österreich vor rund 2 Jahren ins Leben gerufen wurde und dann auch eben nach Deutschland geschwappt ist. Der große Austausch bezieht sich auf ein Buch eines Franzosen, Renaud Camus, der in der Neuen Rechten zu verorten ist und der dort quasi seine These beschreibt, es gäbe aufgrund der Massenzuwanderung nach Europa den gezielten Versuch der europäischen Eliten, die Bevölkerung in Europa auszutauschen und zu ersetzen. Und zwar also gezielt zu ersetzen aufgrund, ich benutze mal den Duktus, der Multikulti-Ideologie, die vorherrschend sei in Europa bzw. bei den europäischen Eliten. Gerade diese Kampagne, der große Austausch, ist sehr wirksam in dem Sinne, dass diese Formel vom Austausch auch von anderen Akteuren mittlerweile gern genutzt wird. Also wir haben es von Alexander Gauland von der AfD schon gehört beispielsweise. Also damit haben sie schon mal so eine Formel gesetzt, die auch breit in andere benachbarte Spektren wirkt. Dann Heimatliebe ist kein Verbrechen. Was man von der IB auch immer wieder hören kann, ist, dass sie eigentlich nicht versuchen, gegen etwas zu sein. Sie sind nicht gegen etwas, sondern für etwas, für die ihre Tradition, für das eigene, wie sie es immer bezeichnen, für die Heimatliebe. Andererseits Parolen wie Wehr dich, es ist dein Land, könnten 1a auch von der NPD sein. Also gerade dieser Slogan Wehr dich, findet man auch auf NPD-Aufklebern. Remigration, eine relativ junge Kampagne aus dem letzten Jahr. Also wenn ich Kampagne sage, heißt es eigentlich, dass diese Begriffe, diese Slogans wie der große Austausch oder Remigration quasi immer wieder als Parole ausgegeben werden auf Aufklebern, bei Aktionen und sich damit eben einprägen sollen. Und unten in der Mitte, Islamists not welcome, auch ein Klassiker, was man auch aus der extremen Rechten schon kennt, dass eben eigentlich linke Slogans oder linke Bilder, ne, Refugees welcome, adaptiert werden und mit den eigenen Inhalten gefüllt werden. Also sowohl der Spruch als auch das Bild ist ja bekannt. Genau, auch die Farbgebung wieder, ne, sehr einprägsam. Wie sieht die Selbstverortung der identitären Bewegung aus? Nicht links, nicht rechts, identitär zunächst ganz links zu sehen, wieder das Lambda als Wiedererkennungswert. Das ist tatsächlich auch ein Diskurs, der nicht nur bei den Identitären eine Rolle spielt. Also gerade jetzt zum Beispiel im Wahlkampf in Frankreich hab ich das immer wieder gehört in den Medien sozusagen. Also dass wenn beispielsweise die zwei europakritischen Kandidatinnen, Kandidaten in die Stichwahl kommen, dass es dann sozusagen, wurde immer gesagt, es gibt eben mit Marine Le Pen eine extrem rechte Kandidatin, dann gäbe es noch eben eine linkspopulistische Kandidatin und es sei dann nicht eine linke und eine rechte Position, sondern zwei europakritische Positionen und dass links und rechts eben nicht mehr so die Rolle spielen würden. Also das vielleicht mal nur als Beispiel, dass es auch außerhalb der IB eine Rolle spielt, diese These. 0% Rassismus, 100% Identität. Das ist eben auch ein Versuch zu sagen, ja, wir sind nicht rassistisch, weil, das ist vielleicht auch schon bekannt, sie wieder, ne, positiv gedacht angeblich, wir wollen nur unsere ethnokulturelle Identität erhalten und gestehen die auch anderen Kulturen zu. Alle dürften in ihren Schollen, in ihren Ländern leben, aber sollen ja quasi auch so bleiben, dort bleiben. Also dieses sogenannte Konzept des Ethnopluralismus, was im Denken der neuen Rechten zentral ist und dort eben als ja anderes Konzept zum Rassismus gesehen wird. Letztendlich ist aber die Quintessenz natürlich die gleiche. Also es soll keine Anwanderung geben und es gibt eine völkische Vorstellung von Menschen, die in einem Land wohnen. Ich komme zum Denken der IB, beziehungsweise welche Traditionen es auch da gibt, wo das herkommt, neue Rechte, komme ich nachher nochmal dezidierter drauf zu sprechen. Was auch immer wieder auffällt bei Plakaten, Aufklebern, sind Geschichtsmythen. Und zwar Geschichtsmythen, die tatsächlich auch immer wieder herangezogen werden, um das eigene Denken zu untermauern, zu legitimieren. Wir sehen hier oben links ein Bild, das ein spartanisches Heer darstellen soll. Ihr seht, auf den Schilden ist das Lambda abgebildet. Das geht zum einen eben auf ein historisches Ereignis zurück, was, ich glaube, 500 vor unserer Zeitrechnung stattgefunden hat. Eine griechische Schlacht gegen die Perser, die Schlacht bei den Thermopylen, wo ein unterlegenes griechisches Heer der Spartaner sich aufopferungsvoll gegen dieses persische Heer eben märtyrerhaft denen entgegengestellt hat, um den Rückzug des restlichen griechischen Heeres zu ermöglichen und sich da aufgeopfert hat und so eben eine europäische in der Vorstellung der IB Landnahme durch die Perser eben aufhalten wollte. Vielleicht so viel ganz grob. Und auf den Schilden der Spartaner war eben auch dieses Lambda abgebildet. Und aktuell hat es ja vor, ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt schon her ist, so vor 10 Jahren diesen Film 300 gegeben, in dem diese Geschichte auch nochmal sehr bombastisch aufbereitet wurde, worauf sich die IB eben auch bezieht. Also dort in dem Fall Sparta. Und gerade die Geschichte von Sparta hat eigentlich auch in der Geschichtsschreibung schon begonnen mit Herodot in den Historien, dass dort immer wieder der Fokus gelegt wurde auf eben Opferbereitschaft, Disziplin, Gesetzesgehorsam und Ehre und dass sich das eigentlich immer wieder durch die Rezeption dieser Schlacht an den Thermopylen zieht. In den verschiedensten Epochen, auch im Nationalsozialismus, ist es aufgegriffen worden, diese Schlacht, und jetzt eben von den Identitären. Das ist also gar nichts Neues, was sie sich da rausgesucht haben, sondern das ist quasi ein Geschichtsmythos in dem Sinne, der immer wieder auch aufgegriffen wurde. Unten links, Europa Jugend Reconquista, das ist ein Spruch, der auch auf den IB-Demonstrationen und Kundgebungen immer zu hören ist als Parole. Auch darauf möchte ich noch mal kurz eingehen, und zwar auch mit einem Zitat von Daniel Fiss, einem leitenden Identitären aus Mecklenburg-Vorpommern, der übrigens ehemals im JN-Aktivist gewesen ist, und der schreibt auf der Seite der Identitären Bewegung, was es mit diesem Reconquista-Bezug seiner Meinung nach auf sich hat. Ich zitiere das mal. Der Begriff Reconquista speist sich auch aus einer historischen Analogie, die uns als patriotische Jugend in die Erbfolge einer Ahnenreihe stellt, die einmal mehr das Schicksal Europas bestimmen wird und muss. Unsere liberalistischen Widersacher versuchen heute, unsere Bezugnahme zur Reconquista als Beweis für Militarismus und Legitimierung eines Völkerschlachtens anzuführen. Dabei geht es jedoch nicht um eine militaristische Verherrlichung der Vergangenheit, sondern um eine historische Kontinuitätslinie, die die metaphorische Verteidigungsbereitschaft unserer ethnokulturellen Identität zum Ausdruck bringen soll. Vom Duktus her sehr klassisch tatsächlich für die IB, also ist sehr hochgestochen, sehr pathetisch. Es geht um das Überleben, es geht um die Verteidigung unserer ethnokulturellen Identität und wir sind die letzte Jugend ohne Migrationshintergrund, wenn nicht jetzt, dann ist alles verloren. Also das scheint da so durch und das ist auch das, was ja an verschiedenster Stelle immer wieder dort seitens der IB vorgebracht wird. Also tatsächlich das Geschichtsmythen als Legitimationsideologie, ich finde es tatsächlich auch sehr spannend. Man findet zum Beispiel bei der Identitären Bewegung Österreich auch nochmal andere Bezugnahmen, wo es um die osmanische Belagerung Wiens ging. Da sind dann eben andere Heroen auf den Aufklebern tatsächlich, aber das hat eine Funktion, eine sehr wichtige, nämlich auch so eine vermeintliche historische Kontinuität, die sich über zum Teil Tausenden von Jahren zieht und deren Erbe sie jetzt quasi vertreten würden. Spektakulärer Aktivismus, ich glaube, Dazu muss ich gar nicht so viel sagen, weil das ja letztendlich auch mal die Sachen sind, die im Ideal rezipiert werden. Die IB ist eben bekannt, wie ja auch gerade schon in der Anmoderation gesagt wurde, mit provokativen Aktionen aufzutreten. Sicherlich am bekanntesten die Aktion auf dem Brandenburger Tor, wenige Wochen vor den Wahlen in Berlin im August 2016, wo 12 Leute von ihnen auf das Brandenburger Tor geklettert sind. Das hat tatsächlich auch eine Weile gedauert, als sie die ersten Aktionen in Berlin und auch in Frankfurt am Main gemacht haben. Ende 2012, Anfang 2013 hat es tatsächlich kaum Leute interessiert. Also die ersten Aktionen waren eher so konsumkritischer Natur. In Berlin sind sie zum Beispiel im Alexa aufgetaucht und haben dort zu Hardbass, sind sie da so ein bisschen rumgehopst und haben Flugblätter, konsumkritische Flugblätter verteilt. Das waren so die ersten Sachen. Sie sind in Bezirksverordnetenversammlungen gegangen, zum Beispiel in Reinickendorf, haben dort gegen die Eröffnung einer Geflüchtetenunterkunft protestiert in einer ehemaligen Seniorenstätte. Oder in Friedrichshain-Kreuzberg waren sie auch um Weihnachten rum und haben dort dann von der Empore angefangen, Weihnachtslieder zu singen als Protest gegen die vermeintliche Islamisierung Berlins, Europas. Das ist kaum aufgegriffen worden medial. Das hat sich ein bisschen geändert dann mit den vermeintlichen Besetzungen von Parteizentralen in Berlin und Hamburg. Vermeintlich deshalb, weil das, was sie da gemacht haben, war auch eine Leiter an den Balkon zu stellen, dort vor 2 Minuten raufzuklettern, einen Banner runterzuhängen, das Ganze professionell zu filmen und daraus dann auch einen professionellen Film zu basteln. Also eine Besetzung wäre für mich was anderes tatsächlich. Das ist aber leider auch medial oft als Besetzung aufgegriffen worden und dann letztendlich die Aktion mit dem Brandenburger Tor ja auch sehr stark. Auch da lässt sich sagen, die IB sind nicht die Ersten. Ist das eigentlich gut zu erkennen? Das sieht so hell aus von hier. Ja? Also sind nicht die Ersten, die auf die Idee gekommen sind, aufs Brandenburger Tor zu klettern. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber Greenpeace haben sowas vor einigen Jahren auch schon mal gemacht, als sie dort hoch sind und einen Banner aufgehangen haben. Also auch da nichts Neues. Und nicht nur, das ist nicht nur eine Adaption sozusagen jetzt in dem Fall von Greenpeace, sondern es gibt auch innerhalb der extremen Rechten Vorgeschichten, wo mit solchen öffentlichen Provokationen gearbeitet wurde. Sicherlich am bekanntesten ist die sogenannte konservativ-subversive Aktion, nannten die sich. Vor 10 Jahren haben die angefangen, 2007, um den auch zentralen Protagonisten in Deutschland innerhalb der neuen Rechten, Götz Kubitschek. Dort haben sie, und das zeigt das rechte Bild, 2007 einen marxistischen Kongress an der Humboldt-Universität gestört, sind dort ebenfalls auf den Balkon geklettert mit einer Leiter und sind dann aber auch rein, haben dort Flugblätter von oben runtergeworfen und mit einem Megafon ihre Sicht der Dinge dort mitgeteilt, wenn man das mal so bezeichnen will. Also auch da gibt es Vorläufer, tatsächlich auch schon in den Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre gab es auch schon entsprechende Hochschulgruppen mit extrem rechten Background, die jetzt nicht so einen größeren Wirkungsgrad gehabt haben, aber sowas gab es eben auch schon vor der IB. Und ein Buch, was das auch nochmal verdeutlicht, ist ebenfalls von dem genannten Götz Kubitschek, das Buch Provokation, was ebenfalls 2007 erschienen ist, wo eine Quintessenz beschrieben wird, wenn die neue Rechte im medialen Diskurs Gehör finden will, muss sie provozieren, muss sie über Provokation es ermöglichen, dass sie Gehör finden. Das ist spannend, weil letztendlich ist ja das auch etwas, wovon nicht nur die identitäre Bewegung profitiert oder wie sie arbeitet, sondern letztendlich ja auch die AfD, die ja immer wieder mit Provokation mediale Resonanz bekommt, um dann letztendlich zurückzurudern und man habe das gar nicht so gemeint. Und darauf möchte ich gern auch nochmal genauer eingehen, also auf die Rolle von Götz Kubitschek in Bezug auf die identitäre Bewegung und nochmal zum Anfang zurück, also Oktober 2012, als die IB von Frankreich nach Deutschland langsam geschwappt ist, also zuerst nach Österreich und dann nach Deutschland. Auf dem Foto ist zu sehen eine Kundgebung der identitären Bewegung in Mecklenburg-Vorpommern im letzten Jahr. Und ihr seht, dass dort ein großes Transparent ist mit dem Konterfei von Götz Kubitschek und auch einem Zitat. Und dieses Zitat ist entnommen aus dem Buch, was wir gerade gesehen haben, aus dem Buch Provokation. Ich lese das mal vor. Unser Ziel ist nicht die Beteiligung am Diskurs, sondern sein Ende als Konsensform. Wir wollen nicht mitreden, sondern eine andere Sprache, keinen Stehplatz im Salon, sondern die Beendigung der Party. Und inhaltlich zielt es eben genau darauf ab, zu sagen, es gäbe in Deutschland, in Europa einen linksalternativen Mainstream, der alles, was außerhalb dessen agiere, nicht zulassen würde. Und sie wollen eben diesen Mainstream brechen über Provokationen und sozusagen Gehör finden für ihre, ja, letztendlich für ihre rassistische Propaganda, ihre rassistischen Thesen. Und Götz Kubitschek spielte eben 2012 deswegen so eine starke Rolle, weil er über die identitäre Bewegung damals in Frankreich auch schon geschrieben hat. Zu diesem Zeitpunkt war dieses Spektrum um Götz Kubitschek, die neue Rechte, eher im rein publizistischen Bereich aktiv. Kubitschek ist selbst Verleger, also er hat einen eigenen Verlag, wo eben auch die Bücher oder das Buch, was wir gesehen haben, erschienen ist. Er hat eine eigene Zeitschrift, die Sezession, und auch eine Art, man könnte sagen, Denkfabrik ist vielleicht ja zu viel gesagt, aber er nennt es Institut für Staatspolitik, also wo immer wieder auch Veranstaltungen stattfinden und auch beispielsweise Identitäre aus- und eingehen. Und das ist aber ein Zirkel, den es seit Jahrzehnten in dem Sinne schon gibt, der aber immer in einem sehr abgeschlossenen Bereich eigentlich für sich agiert hat, publizistisch, und darüber hinaus eigentlich kaum wahrgenommen wurde. Und Kubitschek reiste damals zu einem Kongress im Oktober 2012 nach Frankreich und hat eben über diesen Kongress berichtet und eben auch darüber den Weg der identitären Bewegung nach Deutschland mit publizistisch begleitet und auch befürwortet. Provokation als Medienstrategie, das ist ja auch der Titel dieser Veranstaltung heute, den ich gewählt habe, weil es tatsächlich das zentrale Moment ist, wie die identitäre Bewegung agiert. Wie gesagt, also sie versuchen eben über Aktionen, über die immer gleichen Slogans, über Bilder, ihre politische Weltanschauung in einen öffentlichen Diskurs zu tragen und damit Wahrnehmung zu bekommen. Dass das so zentral ist, wird eben auch aus identitären Handouts von ihren Sommerakademien, die sie jedes Jahr durchführen, deutlich. Also wie wichtig das ist. Ich zitiere mal aus der Mitte. Die IB ist eine metapolitische Kraft, die versucht, Ideen, Parolen und Bilder in das metapolitische Feld zu führen. Mit Aktionen schaffen wir einen medialen Hype und eine Viralität, die unsere Parolen und Bilder so schnell und breit wie möglich streuen. Die ganze Arbeit, die wir in eine Aktion reinstecken, wird nutzlos, wenn die Bilder, die es transportiert, nicht klar und von guter Qualität sind. Und unten auch nochmal ein Ziel, Kommunikation. Bring eine Kamera mit. Deine Fotos müssen in Hochauflösung sein. Fotografiere die Aktivisten beim Verteilen und das Lächeln der Passanten, die mit ihnen reden. Also es geht um Bildproduktion letztendlich. Und dass das auch sehr gut aufgegangen ist, zeigt das Beispiel Brandenburger Tor. Letztendlich zwei Sonntagszeitungen, die das wirklich in den Aufmachern aufgegriffen haben. Die BZ titelt am Tag darauf: Nazis raus, nicht Nazis rauf. Und der Berliner Kurier: Der Nazi-Skandal, Volkfürsten, Schändentor. Also mal abgesehen davon, dass diese Einordnung als Nazis so überhaupt, also die funktioniert nicht. Klar, sie sind Rassisten, aber es ist tatsächlich ein anderes Spektrum als das Neonazi-Spektrum. Das werde ich nachher nochmal drauf eingehen. Aber darum geht es der IB auch nicht. Also sie agieren da auch nach dem Motto, jede Presse ist eine gute Presse. Und letztendlich sehen wir es hier auch. Ne? Auf beiden Bildern ist das Brandenburger Tor abgebildet. Rechts sogar noch mit der Pyro-Show und dem Banner der IB. Links haben sie immerhin noch einen roten Balken drüber gelegt. Aber die Bilder sind klar und die Bilder sind da. Also Nazis auf dem Brandenburger Tor. Genau, also das sind die Aktionen und die Parolen und die Bilder, um die es geht und die quasi in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden sollen. Was sind jetzt aber genau die Denktraditionen? Also was steht ideologisch auch noch dahinter? Darum wird es mir jetzt im nächsten Teil gehen. Und da würde ich gern mit dem Begriff Metapolitik anfangen. Das ist ein Begriff, der innerhalb der neuen Rechten eine zentrale Rolle spielt, der auch immer wieder zu hören ist und dort seit Jahrzehnten quasi auch das ja eigentlich publizistische Feld bestimmt. Und zwar kommt ja diese Denkrichtung der neuen Rechten ja auch wiederum zentral aus Frankreich. Es gab dort einen Philosophen, Alain de Benoist, der 1985 ein Buch herausgegeben hat, Kulturrevolution von Rechts, und sich dort auf den marxistischen italienischen Theoretiker Antonio Gramsci bezogen hat, aus der Zwischenkriegszeit. Und ganz grob ging es da um dieses Konzept der Zivilgesellschaft, also zu sagen, es gibt einen politischen Raum und der wird nicht allein nur durch den Staat bestimmt, sondern eben auch sozusagen durch so ein vorpolitisches Feld. Das ist die Zivilgesellschaft und dort wird die kulturelle Hegemonie verhandelt und die Deutungshoheit eben über Weltanschauungen, über die Deutung des politischen Geschehens sozusagen. Und Gramsci hat es auch als, also die Zivilgesellschaft als Schützengräben der westlichen Demokratien bezeichnet und dieses Konzept eben in diesem vorpolitischen Raum quasi eine Hegemonie zu erlangen mit eigenen Deutungskonzepten, darum geht es eigentlich der neuen Rechten. Also sie haben sich dieses Gramsci-Konzept zu eigen gemacht und das ist auch eben das, was die identitäre Bewegung aufgreift. Und sie geht sogar noch darüber hinaus, indem sie eben sagen, die neue Rechte hat Fehler gemacht, nämlich sie hat Metapolitik im Vakuum gemacht, wie es hier auch in einem dieser Papiere aus der Sommerakademie 2015 auch heißt. Metapolitik im Vakuum, das heißt, sie agieren nur intellektuell, nur in ihren eigenen Zirkeln, Zeitschriften, aber es gäbe keine politische Aktionsgruppe dahinter, die diesen Kreis derjenigen, die das sozusagen wahrnehmen, erweitert. Die Ideen wurden nie in aktuelle Propaganda umgesetzt. Und das ist genau das, wo die IB ihre Rolle sieht, nämlich das Denken der neuen Rechten in überprovokative Aktionen in den öffentlichen Raum eben zu tragen. Eine kurze Folie einfach nur nochmal, um aufzuzeigen, dass auch Begrifflichkeiten wie Identität hier oder auch dieser Europabezug auch innerhalb der extremen Rechten nichts Neues ist. Auch das gibt es schon seit den 70er Jahren. Also die IB popularisiert es jetzt, aber es ist auch da wiederum nichts Neues. Also das ist vielleicht auch mal an der Stelle Werbung für das Buch von Volker Weiß, was gerade relativ frisch erschienen ist, Die autoritäre Revolte, die neue Rechte, wo er unter anderem auch über die IB schreibt, aber eben auch genau die Geschichte dieses Denkens, was bis in die 1920er Jahre eben zurückgeht, auch aufzeigt, wie sie es verändert hat, aber eben auch, wie sie aufeinander Bezug nehmen. Genau, und da bin ich jetzt auch an der Stelle, nämlich wo kommt das Denken her oder diese Traditionslinie des neurechten Denkens. Das ist ein Begriff, die sogenannte konservative Revolution, die von also der Begriff wurde von Armin Mohler geschaffen. Wir sehen ganz links das Buch, die konservative Revolution in Deutschland 1918 bis 1932. Und es geht quasi zurück in die Zeit der Weimarer Republik. Und ja, um dieses Buch zu begreifen, noch mal vielleicht zwei, drei Sätze zu Armin Mohler selbst. Armin Mohler ist 1920 in der Schweiz geboren, ist eigentlich ein Schweizer und hat dann aber nach eigenen Angaben, das ist nicht so ganz überprüfbar, erst auch mit linken Ideen kokettiert und wollte dann aber 1941 aufgrund seiner antikommunistischen Einstellungen dann doch sich als Freiwilliger bei der Waffen-SS melden, um an der Front gegen die Sowjetunion zu kämpfen. Das hat nicht so ganz geklappt. Und nach 1945 hat er dann studiert und dann eben 1949 seine Dissertation geschrieben. Das ist genau dieses Buch. Und der Versuch hinter diesem Buch ist eigentlich, verschiedene nationalistische Denker aus der Zeit der Weimarer Republik, die damals publiziert haben, zum Beispiel Carl Schmitt, zum Beispiel Oswald Spengler, also auch ein sehr, sehr heterogenes Spektrum, als eine eigene Denktradition zu begreifen, nämlich die konservative Revolution, die nichts mit dem Nationalsozialismus gemeinsam habe. Und er stellt dort die These auf, das seien die Trotzkisten des Nationalsozialismus gewesen, die dann mit Stauffenberg und dem gescheiterten Attentatsversuch dann letztendlich total gescheitert seien. Also sie seien nicht nur was völlig anderes als der NS gewesen, sondern sogar eigentlich der Widerstand quasi, um damit dann eben auch nach 1945 so ein rechtes nationalistisches Denken wieder möglich zu machen, also trotz Holocaust, trotz Zweiten Weltkrieg. Das ist in der Geschichtswissenschaft und auch in der Politikwissenschaft gibt es eine einhellige Meinung, dass dieser Trennungsversuch zwischen konservative Revolution und NS, dass der so überhaupt nicht funktioniert. Also dass es etliche Schnittstellen, Verbindungen gab. Wie auch immer, ist das schon der Versuch, diese Trennung dort aufzumachen. Als das Einende für die Publizisten, Denker, Philosophen, die dort in dem Buch quasi gesammelt werden, Positionen, auf jeden Fall nationalistische Positionen, aber auch ein Antiparlamentarismus, der in der Weimarer Republik dann auch in der Rechten ganz stark war, und ein Antiliberalismus, also gegen eine offene Gesellschaft, wie man das heute nennen würde. Ja, und im Prinzip sieht man bei der identitären Bewegung auch ganz offensichtlich, dass sie sich auf diese Personen aus der sogenannten konservativen Revolution beziehen. All diese, die vier Bilder, die ihr rechts sehen könnt auf der PowerPoint, sind Sachen, die sich über einen Webshop der identitären Bewegung erwerben lassen, der Webshop Phalanx Europa. Das ist unter anderem von dem sehr bekannten österreichischen Identitären Martin Sellner unter anderem gemachter Webshop, wo sie die IB eben auch vermarkten. Also auch an der Stelle vermarkten und wo sich eben Poster kaufen lassen mit Zitaten von Oswald Spengler beispielsweise. Das ist eine ganze Posterreihe mit verschiedenen Personen, mit verschiedenen Männern, um genau zu sein. Und hier das Zitat: Lieber ein kurzes Leben voll Taten und Ruhm als ein langes ohne Inhalt. Also wieder sehr dieses pathetische, märtyrerhafte, hoch aufgeladene Aufkleber von Carl Schmitt beispielsweise. Wer Menschheit sagt, will betrügen. Ich kenne dieses Zitat nicht, ich weiß nicht, aus welchem Kontext es gerissen wurde, aber so wie es die IB hier präsentiert, würde ich sagen, ganz klare Aussage gegen ein universalistisches Menschenrechtsverständnis oder auch so T-Shirts beispielsweise hier wie mit Ernst Jünger, Elite, also wir sind die Elite, wir sind die Speerspitze des patriotischen Widerstands, als die sie sich ja begreifen. Und vielleicht auch ganz oben ein Beispiel. Heidegger lässt sich jetzt nicht unbedingt in die konservative Revolution einordnen, aber Heidegger ist auch ein Denker, auf den sie sich beziehen oder zumindest Fragmente seines Denkens, die sie für sich adaptierbar machen wollen. Direkt zu diesem Buch, also was auch von zwei Identitären geschrieben wurde, gibt es auch in dem Buch von Volker Weiß ein Kapitel dazu, und er beschreibt es eigentlich sehr schön, dass das, was sie dort versuchen, ist Philosophie, also ihr eigenes Denken mit philosophischen Denkern, Phrasen aufzuwerten. Also dass die Philosophie quasi diese Funktion hat. Mythos und Wiedergeburt, etwas spezieller auch nochmal an der Stelle, wenn wir jetzt sagen, Antiparlamentarismus, Antiliberalismus und auch Männerbündelei sind zentrale Merkmale der sogenannten konservativen Revolution und auch der identitären Bewegung. So ist die Zeitschrift, die wir hier sehen, ein ganz gutes Beispiel dafür, oder ein Text aus dieser Zeitschrift, wo sich diese Elemente alle wiederfinden lassen. Die ist schon ein bisschen älter, von 2013, ist von Identitären aus Österreich gemacht. Das sollte eigentlich eine ganze Zeitschriftenreihe werden, mit einer Verlagsgründung auch drumherum. Das hat alles nicht so ganz geklappt, wie sie sich das vorgestellt haben. Es ist letztendlich nur ein Heft erschienen. Und in diesem Heft ist ein längerer Text entstanden oder publiziert mit dem Titel »Die Neugeburt des Mythos«, wo sehr pathetisch auch argumentiert wird, es brauche die Notwendigkeit, in Europa einen neuen Mythos zu schaffen, einen europäischen Geist gegen die Aufklärung, denn sonst stehe der Untergang bevor. Das vielleicht mal ganz grob, also eine geistige Lehre. Und dieser Text ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel, warum es sich analytisch auch lohnt, sich der identitären Bewegung aus Perspektive der neueren Faschismusforschung auch anzunähern. Denn es gibt Faschismustheoretiker wie beispielsweise Roger Griffin aus Oxford, der genau diese Vorstellung eines Mythos der nationalen Wiedergeburt in dem Fall ins Zentrum seiner Analysen rückt und sagt, das ist sozusagen zentral, wenn wir Faschismus begreifen wollen, spielt der Mythos der Wiedergeburt eine tragende Rolle. Vielleicht ein Zitat aus dieser Schrift, wo schon sehr viel auch drinsteckt. Ich lese das mal vor. Erst aus dem Mythos und unter Berufung auf ihn kann eine herrschende Ordnung als widernatürlich und illegitim durchschaut und in einer gesunden Revolte beseitigt werden. Also es geht um Umsturz tatsächlich auch. Eine Revolte, welche die alte gerechte Ordnung wiederherstellen und jene stürzen will, die nicht dem gemeinsamen Mythos und damit dem Volk, sondern sich selbst dienen. Der Antimythos der Aufklärung bedient sich der Staaten als Werkzeuge und versucht, das Politische klein zu halten. Er verniedlicht und verdrängt die Symbolien und Insignien der Macht, verschleiert Souveränität und Herrschaft hinter tausend Debatten, also im Prinzip da auch wieder in Richtung Parlamentarismus oder Antiparlamentarismus, und paralysiert, anonymisiert und entmannt die Politik. Entmannt die Politik ist dann auch das Stichwort tatsächlich, um sich mal Geschlechterbilder bei der IB anzuschauen. Wenn wir uns die Aktionen der IB anschauen, dann fällt auf, dass sie schon sehr männlich geprägt sind. Auch die Führungsfiguren, diejenigen, die der Presse Interviews geben, das sind immer Männer. Spektrum zwischen 20 und 30, vielfach eben auch Studenten der Geisteswissenschaften. Es gibt nicht nur in Berlin, sondern auch in anderen Städten Überschneidungen zu rechten Burschenschaften. Also in Berlin beispielsweise Überschneidung zur Burschenschaft Gotia, würde ich jetzt gar nicht näher darauf eingehen. Wie sieht denn das Bild der Frau bei der identitären Bewegung aus? Oder welche Frauenrolle repräsentieren sie? Denn nichtsdestotrotz gibt es auch bei der identitären Bewegung Frauen. Und ihr Rollenbild ist tatsächlich ganz interessant, weil es nicht so eindimensional ist, sondern tatsächlich vielschichtig. Also da stehen mehrere Rollenbilder nebeneinander. Ich habe das mal als Mutter, Opfer, Kämpferin betitelt. Zum einen oben links haben wir die Frau, die den Weihnachtsbaum anzündet, also die Frau als Traditionshüterin. Übrigens auch ikonografisch, wir sehen sowohl links als auch mittig einen geflochtenen Zopf. Auch das ist sehr typisch für die identitäre Bewegung, erinnert eher an so völkisch-bündische Organisationen. Auch das ist nicht Zufall tatsächlich. Und es gibt, das ist wahrscheinlich sehr schlecht zu erkennen, ganz rechts und ganz links unten, das sind Screenshots von der Facebook-Seite der identitären Mädels und Frauen, die auch ein Logo haben, das Lambda, wo dann ein so geflochtener blonder Zopf runter sich hangelt. Und auch das Bild unten links für die Zukunft unserer Kinder und die Frau in der Tracht, also schon sehr klassisch, wo man sagen würde, ja, das sind auch Bilder, die man beim Ring Nationaler Frauen, also bei der Frauenorganisation der NPD erwarten würde. Dann aber in der Mitte die Frau eben als Opfer, das bei einer sogenannten Schockaktion, wie es die IB selbst bezeichnen würde, im öffentlichen Raum. Also hier eben, wenn wir nicht handeln, dann steht die Islamisierung bevor und davon werden in erster Linie die Frauen betroffen sein. Das kennen wir ja auch von der AfD und anderen Akteuren. Und ganz rechts eben aber auch die Frau als Kämpferin. Also sehr feminin gekleidet, aber dann mit einem Baseballschläger, our city, our rules, also auch als Kampfesansage. Und das kann durchaus nebeneinander stehen, wobei ich durchaus sagen würde, dass diese Rolle der Frau als Mutter und für die Familie verantwortlich schon die anderen Rollenbilder deutlich überlagert. Und das ist tatsächlich ganz interessant. Da musste ich so ein bisschen schmunzeln. Da sind auch tatsächlich auch neurechte Akteure der Meinung. Es gibt von den Identitären Berlin-Brandenburg so eine Podcast-Reihe, der Leuchtfeuer nennt sich das. Und da haben sie auch eine Folge eben zu Frauen und interviewen dort eine Frau, die nennt sich Lore Waldvogel, stellt sich selbst als Religionswissenschaftlerin vor. Ist selbst den neuen Rechten auch verbunden, schreibt beispielsweise Artikel in der Sezession. Und sie beschreibt dort im Prinzip so eine Art völkischen Feminismus oder die Idee des völkischen Feminismus, wo die Vorstellung an einer Gleichberechtigung der Frau eben mit ihrer Rolle als Mutter zusammengebracht wird. Und sie nennt das die geistige Erziehung zum Mutterberuf, weil Muttersein eben nur und Erziehung nur möglich sei, wenn eine Gleichberechtigung auch im Geistigen vorhanden wäre, und knüpft dann auch anschließend an diese Ausführung an, dass sie das bei der identitären Bewegung und auch generell in der neuen Rechten eigentlich schon problematisch findet und schließt da tatsächlich auch einen Appell an die identitären Frauen an, dass sie da mal aufpassen sollten, dass sie da ihre Gleichberechtigung nicht zu sehr vernachlässigen. Also fand ich schon fast ein bisschen amüsant. Und letztendlich dieses Bild unten im Mittel aus dem Webshop von Phalanx Europa bestätigt es eigentlich auch nochmal. Also ganz rechts der Mann mit der Hantel in der Hand und links eben sie mit dem Baby auf dem Arm. Es ist schon sehr klassisch. Als nächsten Abschnitt geht es mir um das Verhältnis zum Neonazismus. Gleich vorweggenommen, das Verhältnis ist tatsächlich sehr ambivalent, was die identitäre Bewegung zum Neonazismus hat. Hier als Einstiegsbild in der Mitte dieser Gruppe bei einem Gedenken an Luftwaffenpiloten und den Held der Nationalsozialisten Walter Nowotny sehen wir Martin Sellner. Wer sich schon mal ein bisschen mit der IB beschäftigt hat, der wird über Martin Sellner gestolpert sein. Es kommt eigentlich kein Beitrag ohne die Erwähnung Martin Sellners aus. Und Martin Sellner, eben österreichischer Identitärer, hat eine Vorgeschichte in der österreichischen Neonazi-Szene und er ist bei weitem tatsächlich nicht der Einzige. Also auch in Deutschland haben wir mehrere führende Protagonisten innerhalb der identitären Bewegung, die beispielsweise bei den jungen Nationaldemokraten, also der Jugendorganisation der NPD, vorher aktiv gewesen sind. Da ließen sich jetzt ein paar aufzählen, darum geht es mir aber gar nicht, sondern es ist eher tatsächlich so diesen Anspruch, den die identitäre Bewegung hat, wir wollen die, wie sie es nennen, alte Rechte reformieren. Und sie sagen, sie hätten damit abgeschlossen und hätten jetzt zu einer anderen Form des Patriotismus gefunden, die aber sozusagen mit dem gleichen Rassismus daherkommt. Ein Beispiel aber vorhin noch, ich hatte das vorhin angedeutet, die Parallelität in der, bei der weiblichen Darstellung zu völkischen, bündischen Organisationen. Und da gibt es hier oben links, sehen wir eine Identitäre bei einer identitären Aktion, die gleichzeitig auch eben Aktivistin bei dem Sturmvogel. Ist Sturmvogel eine Organisation, die sich mal von der nationalsozialistischen Wikingjugend eigentlich abgespalten hat, auch mit der Ansage, dass die sei ihnen zu NS-lastig, aber ähnliche Tradition in ihren Lagern fortführt, wo eine sehr strenge bündische Erziehung der Kinder und Jugendlichen stattfindet, eben auch nach so einer nationalsozialistischen Kinder- und Jugenderziehung. Und noch deutlicher wird es oben rechts bei dem Bild. Das ist eine ganz neue Recherche eigentlich, die auch heute in der Zeit eine Rolle spielt. Das ist den jungen Mann, den wir da sehen, das ist Nils Altmiegs. Das ist der Vorsitzende der Identitären Bewegung, die ja ein Verein ist. Und dieses Bild zeigt ihn mit einer Fahne der HDJ, mit dem HDJ-Symbol, die Heimattreue Deutsche Jugend, was auch eine ganz klare NS-Organisation, eine bündische gewesen ist, die 2009 verboten wurde. Und ja, er war dort auf mehreren Fahrtenlagern, hat dort auch mindestens einen Bericht darüber geschrieben. Und das vielleicht mal als Beispiele. Und das ist tatsächlich auch interessant, weil es da ja nicht nur um Einzelpersonen geht, sondern auch um Familienstrukturen. Also dass Eltern ihre Kinder in diese Lager schicken, in diese Sommer- und Winterlager und sich da dann sozusagen eine neue Generation mit diesem völkischen, mit diesem völkisch-rassistischen Denken quasi schon von Kind auf damit groß wird. Ich hatte heute beispielsweise auch in dem Zeitartikel gelesen, was ich ganz interessant fand, dass bei dieser Besetzung im Dezember diesen Jahres, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, vor der CDU-Zentrale, wo sie eigentlich nur davor auf dem Bürgersteig gesessen haben, dass da beispielsweise auch die Tochter von Götz Kubitschek dabei gewesen sein soll. Also, dass da auch wieder sich so über Familien, die seit Jahrzehnten eben solche Ideologien vertreten, das auch an die nächste Generation weitergibt. Also wir haben gerade in der Führungsriege dieser sehr strikt aufgebauten identitären Bewegung etliche Kader mit neonazistischer Vorgeschichte. Und das habe ich vorhin an einer Stelle vergessen zu sagen, deswegen hole ich es jetzt nach. Die identitäre Bewegung ist tatsächlich keine Bewegung in dem Sinne, sondern das ist eine ganz hierarchisch durchstrukturierte Organisation mit einer Leitungsebene, mit Regionalleitern, wo bestimmte Sachen eben auch legitimiert werden müssen, wo neue Facebook-Seiten legitimiert werden müssen, quasi als offizielle Seiten anerkannt werden müssen seitens der IB-Führungsriege. Und also das zum einen, die Struktur ist sehr, sehr straight und nicht netzwerkartig, Netzwerkcharakter, wie es in einer Bewegung wäre, eine soziale Bewegung. Und auch die Größe spricht tatsächlich überhaupt nicht für eine Bewegung. Wir haben in Deutschland ungefähr, wenn man jetzt auf der Vereinsebene denkt, Vereinsmitglieder 300 bis 400 Leute, die zur identitären Bewegung gehören, und die Zahl der Aktivisten und Aktivistinnen ist aber deutlich geringer. Nochmal, in Berlin und Brandenburg, das gehört zusammen, sind es rund 30 Leute. Also das ist wirklich zahlenmäßig keine riesige Organisation, deswegen titelt eben die Zeit auch der Scheinriese, weil sie dafür, also für ihre kleine Organisation dann doch schon sehr starke Medienpräsenz eben auch erhalten. Aber das ist ja auch das Ziel von ihnen. Die EB selbst grenzt sich von der alten Rechten ab. Und das nicht nur nach außen strategisch, sondern auch, sie meinen das auch in ihrem Selbstverständnis schon ernst, was sich auch aus internen Facebook-Gruppendiskussionen dort herauslesen lässt, weil es ihm tatsächlich um eine Reformation oder ja eine Reform der neonazistischen Rechten tatsächlich auch geht. Ganz links, das ist ein internes Papier auch, schon von 2013 schicken sie nochmal rum, dass die Leiter einer regionalen Gruppe eben nur die Person sein kann, die vorher nicht in entsprechenden NS-Organisationen aktiv gewesen ist oder die in keiner Partei ist. Also sie versuchen da schon auch deutlich Grenzen zu ziehen. Und auch das Zitat macht das nochmal deutlich. Das ist aus einem sehr frühen Handout auch noch von 2012, was an neue Mitglieder herausgegeben wurde. Ich zitiere das mal. Ebenso sind aber die Neonazis unsere Gegner. Diese Anhänger einer mörderischen und gescheiterten Ideologie des 20. Jahrhunderts versuchen permanent, den Patriotismus für sich zu vereinnahmen und den Kampf gegen die Selbstabschaffung und für die ethnokulturelle Identität mit einem militanten Kampf für ein viertes NS-Reich gleichzusetzen. Das ist absolut verkehrt und nützt nur der herrschenden Ideologie. Also sie sehen sich da tatsächlich in der Mitte von allen als neue patriotische Rechte, die aber natürlich, und das ist dann auch wichtig, wenn man die Ideen, die sie verbreiten, weiterdenkt, ist es natürlich genauso rassistisch und genauso aggressiv sozusagen in dem, was quasi dahinter steckt, wenn man die Konsequenzen draus zieht. Aber sie sind schon gegen gegen diesen militanten Gestus der neonazistischen Rechten und möchten auch so mit NS-Konzepten wie zum Beispiel Volkstod oder so nichts zu tun haben. Also wir nutzen dafür andere Floskeln. Ne? Der große Austausch ist ja quasi auch Volkstod, aber ist eine andere Floskel und da legen sie schon auch Wert drauf. Nichtsdestotrotz sind sie Inspiration für die gesamte Rechte. Vielleicht nochmal als Bildbeispiel, Defend Europe, ein Slogan, der auch von Ihnen mit genutzt und popularisiert wurde, wird eben auch von neonazistischen Versenden aufgegriffen mit eigenen T-Shirts, mit Waffen untersetzt, mit der schwarzen Sonne. Insofern wirken sie dort auch hin. Aber wie reagieren denn andere neonazistische Organisationen? Hier leider ein bisschen abgebrochen, das ist schade. Das JN-Zitat, das ist schon ein bisschen älter, von 2013, aus der JN-Zeitschrift Der Aktivist. Und ich hatte ja gesagt, es gibt mehrere IB-Kader, die früher bei der JN waren. Dementsprechend sind JN-Kader nicht so begeistert, dass ihnen ja die Aktivisten davonlaufen. Michael Schäfer von der JN formuliert es so: Nachdem den deutschen Identitären, unter denen sich auch zahlreiche bekannte JN-Aktivisten befinden, das Wort quasi aus den Medien zuflog, versuchte man die Marke zu etablieren. Der Versuch der Anpassung an den Zeitgeist wird von den meisten mir bekannten IB-Mitgliedern als politisches Feigenblatt beschrieben. Am Ende, also selbst zentrale JN-Kader sagen eigentlich, ideologisch ist es überhaupt kein Unterschied, es wird halt eine andere Sprache dafür verwendet. Zu früh. Von der NPD. Auf der anderen Seite Lob, das ist ein relativ junges Zitat von Jürgen Gansel von 2017. Ich lese es einfach mal vor, kommentarlos: Ethnopluralismus, wie es vor vielen Jahren schon der Nationaldemokratische Hochschulbund vertrat, die Anerkennung einer jeden Ethnie und Kultur sowie deren Souveränität auf ihrem geschichtlichen Territorium. Deutschland braucht die Identitären so, wie sie sind, frech, kreativ, außerparlamentarisch und überparteilich. Also die Meinungen sind gespalten. Wichtig ist es aus unserer Sicht, die IB als Teil der sozialen Bewegung von rechts zu begreifen. Also wir würden das, was wir in den letzten Jahren erleben mit Pegida und Pegida-ähnlichen Demonstrationen auf der Straße, wo völlig neue Akteure rassistische Parolen, rassistische Ideen vertreten, dann die AfD als neue Partei im parlamentarischen Raum und dann aber auch der massiv angestiegenen rassistischen rechten Gewalt als soziale Bewegung von rechts begreifen, wo die IB eben eine Rolle drin spielt. Vielleicht zu dem Foto auch nochmal, weil das noch ein paar Sachen nochmal aufgreift, die ich schon gesagt habe. Achtet immer darauf, dass ein gutes Bild dabei rauskommt. Also hier aufgebaut, das ist bei Bergida entstanden, 2015 an der Treppe am Hauptbahnhof, wo sie sich schön zum Foto machen positioniert haben, um das Foto dann auch weiter benutzen zu können. Dann sehen wir also rein männliches Publikum dort und die Kampagne eben stoppt den großen Austausch. Die IB ist regelmäßig eben auch bei Bergida gewesen und nimmt auch an anderen Demonstrationen teil. Da könnte man jetzt noch viel zu sagen. Ja, ich sehe eine Meldung. Die tragen ganz gern mal Sonnenbrillen, also auch so bei eher schlechterem Wetter. Aber das stimmt schon, die fallen auf, weil es auch absolut der gleiche Stil ist von Sonnenbrillen. Die sehen wirklich sehr, sehr ähnlich aus, aber ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr, wie sonnig das war. Aber, ich möchte auf jeden Fall noch, wollen wir Fragen am Ende machen lieber? Dann ist es auch nicht mehr so lang tatsächlich. Wird noch kurz, vielleicht 5 bis 10 Minuten und dann... weil sonst, genau, ich würde gerne nochmal durchkommen, nochmal eine Initiative hervorheben im Rahmen dieser sozialen Bewegung von rechts, die 1%-Initiative, eine von vielen, das ist im Prinzip ein Zusammenschluss von Rechtsaußenakteuren innerhalb der AfD, von Jürgen Elsässer und seinem Kompaktmagazin und eben auch vom Spektrum der identitären Bewegung. Und hervorheben möchte ich es, weil 1% eine Initiative ist, die sich vorgenommen hat, unter anderem auch Gelder zu akquirieren für Aktionen, die stattfinden. Einer der Akteure hinter 1%, Philipp Stein, hat kürzlich gesagt, dass im vergangenen Jahr 2016 160.000 Euro an Initiativen, an rechte Initiativen gegangen sind. Das ist jetzt nicht die Übermasse, aber ist jetzt auch nicht wenig. Also das sind schon Gelder auch und man weiß auch aus internen Papieren von der IB, dass sie zum Beispiel sowas wie Reisekostenrückerstattung und so über 1% abwickeln. Auch Gerichtskosten beispielsweise lassen sich über 1% refinanzieren. Also um auch nochmal so einen Blick zu werfen auf, wie finanzieren die sich eigentlich? Also da ist 1%, denke ich, ganz wichtige Nummer unter vielen. Von dem Webshop hatte ich schon gesprochen. Das sind zwei Identitäre, die diesen einen Webshop betreiben. Es gibt aber auch noch andere Webshops von Identitären. Auch in Berlin gibt es einen, Cuneus Culture, ganz jung. Da kommen sicherlich auch Gelder zusammen. Und als drittes, das wird zukünftig, denke ich, mehr und mehr eine Rolle spielen, mit der AfD und ihren den Einzügen in die Landtage und auch in die Bundestage. Sie beschäftigen parlamentarische Mitarbeiter, Abgeordnetenbüros etc. Es gibt zumindest im rechten Flügel der AfD eine große Nähe zur IB und dass da eben auch über Parteigelder sicherlich auch möglicherweise IB-Strukturen mitfinanziert werden. Also das, da sollte man zumindest ein Auge drauf haben. Inwiefern das der Fall ist. Das wäre tatsächlich jetzt auch mein letzter Aspekt, nämlich das Verhältnis zwischen der Alternative für Deutschland und der identitären Bewegung. Ich würde es versuchen, jetzt ganz knapp zu halten. Auch da lässt sich eigentlich sagen, dass es ambivalent ist. Es gibt gerade auch mittlerweile von Frauke Pegri seit ungefähr einem Jahr den Versuch, also nachdem sie am Anfang sich Pegida sehr angenähert hat, den Versuch, da auch Grenzen zu ziehen. Ein Beschluss im Bundesvorstand, dass AfD-Funktionäre nicht zum Beispiel auf Pegida-Demonstrationen sprechen dürfen. Das ist gekippt worden durch das Bundesschiedsgericht der Partei auf Initiative einer sogenannten patriotischen Plattform, also ein Teil des Rechtsaußenflügels der AfD. Und gerade dieser Rechtsaußenflügel betont immer wieder, dass er mit der IB zusammenarbeiten möchte. Ich zitiere hier mal Hans-Thomas Tillschneider, der ist im Landtag von Sachsen-Anhalt. Wir wünschen uns eine engere Zusammenarbeit zwischen identitärer Bewegung und AfD, denn auch die AfD ist eine identitäre Bewegung und auch die identitäre Bewegung ist eine Alternative für Deutschland. Also da sieht man sich an einem Strang ziehend und auch in einem relativ jungen Strategiepapier der AfD für das Wahljahr 2017, das eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war, aber dann doch in der Öffentlichkeit gelandet ist, von Ende letzten Jahres, wird auch diese Ambivalenz eigentlich deutlich, dass sie erstmal sagen, eine zu offene Zusammenarbeit mit solchen Gruppen wie der IB ist nicht erwünscht, aber, heißt es dann, nicht jedes Mitwirken individueller AfD-Mitglieder, also es muss aber nicht jedes Mitwirken individueller AfD-Mitglieder bei in den Mainstream-Medien suspekten Gruppen thematisiert und geahndet werden. Denn längst sind auch Bürger aus der Mitte der Gesellschaft aus Verdruss über die Altparteien bereit, mit unliebsamen Bundesgenossen bei gemeinsamen Themen zusammenzuarbeiten. Also ein sehr strategisches Verhältnis, je nachdem, wie die öffentliche Meinung darüber denkt. Soweit gehen dann auch die entsprechenden Akteure, obwohl es natürlich auch in der Partei sehr umstritten ist, durchaus dieser Streit aber bisher noch nicht aufgebrochen ist. Das hat ja jetzt auch der Bundesparteitag gezeigt, dass dort jetzt im Bundestagswahlkampf solche Richtungsdebatten erstmal nicht erwünscht sind. Und auf der anderen Seite, wie sieht die IB die AfD? Auch da ambivalent. Zum einen ist die IB der Meinung, hier aus einem Handout nochmal, dass politische Parteien quasi zu Opportunismus tendieren würden und dass sie aber mit kreativen, also die IB mit kreativen Aktionen Fragen aufwerfen könnten, die die Partei nicht aufwerfen könne. Wir verwandeln ihre Wahlsiege in metapolitische Siege. Also sie sehen sich durchaus schon auch als aktiven Teil der AfD quasi auf der Straße und eine gemeinsame Rolle mit ihnen auch. Und das wird letztendlich auch in Facebook-Gruppen auch ganz aktiv beworben, da die Überschneidung eben in die junge Alternative zu gehen in dem Fall und dort auch neue IB-Mitglieder zu werben. In Berlin, da würde ich jetzt nur noch mal kurz drauf verweisen, gibt es die Überschneidung zwischen der jungen Alternative, also der Jugendorganisation der AfD und der Identitären Bewegung ganz, ganz deutlich. Und da hat aus meiner Sicht aber auch eine stetige Öffentlichkeitsarbeit dazu eben auch dazu geführt, dass sich da eben Akteure, die sowohl in der Identitären Bewegung aktiv sind, wie Janik Bremer, aber auch für die AfD kandidiert haben und im Vorstand der Jungen Alternative sind, sich da auch so ein bisschen jetzt aus der IB zumindest zurückgezogen haben oder nicht mehr so offensichtlich agieren. Und es gibt auch von der Jungen Alternative einen Distanzierungsbeschluss seit letztem Sommer. Die letzte Folie unter dem Titel Gesicht zeigen. Bevor ich das Ganze mit einem kurzen Video abschließen würde, von meiner Seite zumindest, nochmal zu einem Teil, was die Selbstvermarktung der IB angeht. Diese Plakatreihe ist von der identitären Gruppe Kontrakultur Halle aus Sachsen-Anhalt. Und sie haben da auch ganz gezielt in Richtung antifaschistische Gruppen gesagt, hier, ihr braucht mit Outings, müsst ihr uns gar nicht kommen. Wir stehen zu unserer politischen Weltanschauung und haben dann eben professionell aufgemachte Plakate mit ihren Gesichtern, mit ihren Namen und einem entsprechenden Spruch entworfen, in den sozialen Netzwerken verbreitet und auch teilweise auch in der Stadt plakatiert. Wäre die Frage, stimmt das? Sind Outings tatsächlich so sinnlos? Ich würde sagen, es Jein, tatsächlich, denn gerade Martin Sellner wirbt immer wieder damit, wir müssen zu unserer Weltanschauung stehen, auch in der Öffentlichkeit, aber sicherlich haben nicht alle identitären Aktivistinnen und Aktivisten Lust, im Zentrum so einer identitär-kritischen, nenne ich es jetzt mal, Öffentlichkeit zu stehen. Und diejenigen, die dort von der IB selbst präsentiert werden als Vorzeigegesichter, die haben ja oftmals auch eine sehr spezielle Geschichte. Das sind in der Regel nicht die Ex-JN-Aktivisten, sondern eher Leute wie Robert Timm aus Berlin. Und mit ihm möchte ich auch schließen. Robert Timm ist eigentlich, nachdem sich Janik Bremer in Berlin so ein bisschen zurückgezogen hat, derjenige, der in Berlin das Gesicht der Identitären ist. Also er tritt bei Kompaktkonferenzen auf und erzählt dort über seinen Weg zur identitären Bewegung oder halt in diesem Video, was wir gleich auszugsweise sehen werden. Er hat erzählt von sich, er habe sei in einem linken Haushalt groß geworden, sei auch zu Schulzeiten habe mit Linken zusammengehangen, war auch auf Antifa-Demos und sei dann nach Kreuzberg gezogen, habe dort Abitur gemacht und da haben sich ihm quasi die Augen geöffnet, dass doch was nicht stimmen könne. Ich möchte noch mal kurz ein Papier der IB zitieren, was ihre Zielgruppe unter anderem ist. Ja? Und da schreiben sie, die gesamten deutsche studentische Jugend und gut integrierte Gesellschaftstypen, Personen, die bereits oder zukünftig über großen gesellschaftlichen Einfluss verfügen, Cliquen, Vereine, Politiker, Lehrkräfte etc. Und ich glaube, dass sozusagen so eine Lebensgeschichte wie Robert Timm sie erzählt, eine ganz bestimmte Funktion und eine ganz bestimmte Zielgruppe haben. Vielleicht können wir dazu auch nochmal diskutieren, aber damit würde ich gerne schließen und dass wir uns vielleicht einfach mal 2 Minuten aus dem Filmchen anhören oder ansehen. So, und ja, dann wird man halt auf Diskussionsrunden bei Käse und Wein eingeladen. Also ja, man gibt sich Mühe, ein paar Stereotypen zu erfüllen. Da werden dann halt ja, politische bis heute politische Debatten geführt und es gibt eigentlich keinen, der wirklich widerspricht. Alle haben irgendwie, im Großen und Ganzen sind sich alle einig. Ja. So, Flüchtlinge, super, Masseneinwanderung, super, Deutschland, Europa, super. Wie das alles zusammenhängt, können mir die Leute auch nicht erklären. Ne? Ja, und dann gehst du halt dahin und hältst dich mit denen. Im Badezimmer stehen dann Zahnputzbecher mit kein Mensch ist illegal. Und wenn du dann schon so langsam dabei bist, mal dir zu denken, ja okay, ich gehe da eigentlich nicht konform. Und so unterschwellig dann auch mal anfängst mit den Leuten ein bisschen kontroverser zu diskutieren. Was mich dann wirklich überrascht hat, war, wenn du dem kein Label gibst und die Leute nicht wissen, wie du politisch selber drauf bist und einfach nur davon ausgehen, dass du hier liberal bis links bist, dann stimmen dir die zum großen Teil zu. Es ist so, also wir haben uns dann über die Situation in Berlin unterhalten, mit dem Lageso und generell Schleppermafia, Drogendealerei im Görlitzer Park. Und ganz waren sich die Leute einig, dass es halt nicht cool ist, nach Europa zu kommen, seine Kinder zurückzulassen und dann, wenn man hier kurz vor der Abschiebung steht, noch irgendwie illegale Geschäfte auf einmal zu tätigen. Da waren sich alle einig. Ja. Auch mit dem Begriff Abschiebung konnten sich einige Leute abfinden. Ja. Aber ja, nach außen hin kommuniziert tut es keiner. Also ich glaube, dass halt auch viele Linke, die heute aktiv sind oder aktiv waren, die einfach nicht trauen zu widersprechen, ja, in ihrer eigenen Umgebung. Soweit. Vielen Dank für eure Geduld. Ich bin durch.